Es ist 21.30 Uhr, hier ist Rias 1. Meine Damen und Herren, zunächst möchten wir Sie mit dem Inhalt der heutigen Aktuellen Stunde vertraut machen. Noch immer steht die Krise im Nahen Osten im Mittelpunkt weltweiter Diskussionen. Nach ausführlichen Berichten aus Tel Aviv, Kairo, Algier und Washington zu diesem Problem wenden wir uns innenpolitischen Themen zu. Wir informieren über die bevorstehende Entscheidung der Bundesregierung, den Brief, den Zonenministerpräsident Stoff an Bundeskanzler Kiesinger richtete, zu beantworten. Ferner hören Sie einen Ausschnitt aus einer Ansprache, die der Bundesminister für gesamtdeutsche Fragen Herbert Wehner heute in Bonn vor dem Präsidium des Kuratoriums Unteilbares Deutschland gehalten hat. Abschließend beschäftigen wir uns dann mit den für den 2. Juli festgesetzten Volkskammerwahlen in Mitteldeutschland. Soweit die wichtigsten Themen unserer heutigen Sendung. Zunächst, wie gewohnt an dieser Stelle, bringen wir Kurznachrichten. Die Ereignisse der letzten Wochen im Nahen Osten haben nach Ansicht des Generalsekretärs der Nordatlantikpaktorganisation Brosio die Hoffnung auf eine schnelle Ost-West-Entspannung vereitelt. Am Vorabend der morgen in Luxemburg beginnenden Außenministerkonferenz der NATO-Staaten erklärte Brosio, es müssten jetzt alle Anstrengungen darauf verwandt werden, im Nahen Osten einen dauerhaften und gerechten Frieden herbeizuführen. Der schnelle Abschluss der Kampfhandlungen habe eine Ausweitung des Krieges verhindert. Brosio befürwortete direkte Verhandlungen zwischen Israel und seinen arabischen Nachbarn. Als wichtige Elemente eines dauerhaften Friedens im Nahen Osten bezeichnete er die Freiheit der Schifffahrt im Suezkanal und im Golf von Aqaba sowie die Sicherung der Ölversorgung. Im Nahostkonflikt ergaben sich in den letzten Stunden folgende Entwicklungen. Vor dem israelischen Parlament in Jerusalem erklärte Ministerpräsident Eshkol, sein Land werde nach dem gewonnenen Krieg gegen die Araber nicht zu den Bedingungen zurückkehren, die vor Ausbruch des Konfliktes geherrscht hätten. Ausgangspunkt für eine Friedensregelung müsse die jetzt geschaffene Lage sein. Israel habe um seine Existenz gekämpft und es allein sei daher berechtigt zu bestimmen, wie seine Interessen am besten gesichert werden könnten. Ägypten und der Sudan bemühen sich um die Einberufung einer arabischen Gipfelkonferenz, auf der eine verstärkte Zusammenarbeit beschlossen werden soll. Als Tagungsort ist die sudanesische Hauptstadt Khartoum vorgesehen. Als Erfolg auf diesem Weg wird in Kairo die Wiederaufnahme der diplomatischen Beziehungen zwischen Ägypten und Tunesien angesehen. Außerdem hat Tunesien die Wiederaufnahme seiner Mitarbeit in der Arabischen Liga angekündigt. Kuwait hat den vom Krieg heimgesuchten arabischen Ländern 25 Millionen Pfund zur Verfügung gestellt. Nach der Sowjetunion, Bulgarien und der Tschechoslowakei haben heute auch Polen und Ungarn ihre diplomatischen Beziehungen zu Israel abgebrochen. Als Bedingung für eine Wiederaufnahme der Beziehungen verlangte Warschau von Israel, es solle die besetzten arabischen Gebiete wieder räumen. In New York wird in den späten Abendstunden der Weltsicherheitsrat zu einer weiteren Sitzung über die Nahostsituation zusammentreten. Schweigen seit gestern die Waffen. Stehen nach dem militärischen Sieg Israels über seine arabischen Nachbarn harte politische Verhandlungen bevor, mit dem Ziel hoffentlich nun eine endgültige Lösung der Konflikte zu finden. Über die augenblickliche Situation im Staate Israel informiert sie Rolf Schloss in seinem Bericht aus Tel Aviv. An allen Fronten ist das Feuer eingestellt. Aber es wäre verkehrt anzunehmen, dass damit schon völliger Frieden herrscht, wo vor Tagen noch ein verquissener Kampf tobte. Erst heute Mittag hat sich in der Jerusalemer Altstadt eine aus 80 Mann bestehende jordanische Einheit ergeben. Sie hatte sich in einem Kloster festgesetzt. Auch hinter der Front in Syrien tauchen aus den der Maschinot-ähnlichen Festungsanlage immer noch einzelne Soldaten auf. Nicht immer übergeben sie sich kampflos. Mancher verkauft seine Übergabe sein Leben teuer. Ganz zu schweigen von den abertausenden Minen, die im Kampfgelände gelegt sind. Jeder Stein, jeder Acker, jedes Haus birgt hier tödliche Gefahren. So gibt der israelische Rundfunk immer wieder Warnungen aus, nicht die ehemaligen Kampfgebiete zu betreten. In der Jerusalemer Altstadt versuchen immer noch Heckschützen aus dem Hinterhalt israelische Soldaten und Zivilisten zu treffen. Auch auf der Sinai-Halbinsel wird immer noch mit versprengten Einheiten der geschlagenen ägyptischen Armee gerechnet. Über den israelischen Rundfunk wurde heute Mittag den in dem von Israel besetzten Gebiet Jordaniens lebenden Bewohnern mitgeteilt, Sie könnten ungehindert in das Territorium des jordanischen Königreichs auswandern. Nur müssten Sie vorher genau Ihren Namen angeben. Auch aus den Kampfgebieten in Syrien haben sich die Bewohner ganze Ortschaften in das syrische Hinterland abgesetzt, bevor sie der Krieg erreichte. Auf der Sinai-Halbinsel hält die Rückwanderung der geschlagenen Armee Ägyptens an. Ihre Schuhe haben die Soldaten ausgezogen, ihre ihnen lästige Uniform abgeworfen. Die Israelis ihrerseits sind nicht daran interessiert, die Ägypter an der Heimkehr zu hindern. Am Suezkanal müssen die Ägypter sich einer Kontrolle israelischer Soldaten unterwerfen. Der Schiffsverkehr durch den Suezkanal ist gesperrt. Hingegen hält der Flüchtlingsstrom über den Suezkanal unentwegt an. Hinter sich liegt die ägyptische Armee über 700 leichte, mittlere und schwere Tanks. Die Szenen, die sich heute auf der Sinai-Halbinsel abspielen, erinnern an diejenige des Rückzuges der geschlagenen Armeen, einst Napoleons oder Hitlers aus den Weiten Russlands. Nur, dass hier nicht die Kälte der Schnee die Menschen zermürbt, sondern eine gnadenlose Wüstensonne. Wasser und Brot finden die quer durch die Sinai-Halbinsel irgendwo nur wenig. Das ist eine der grausamen Folgen dieses Krieges. Der israelische Nachschub, voll und ganz für die Soldaten an der weit verstreuten Front in Anspruch genommen, wird ohne die Hilfe ausländischer, internationaler Organisationen kaum dieses Problem bewältigen können. Schon zerbricht man sich in Israel den Kopf, welche Lebensmöglichkeiten man der durch die unvorhergesehene Frontverschiebung in Israel verantworten gekommenen arabischen Bevölkerung gibt. 2,5 Millionen Israelis haben jetzt plötzlich 1 Million Araber mitzuernähren. Noch bevor man an die Frage einer Friedensregelung gehen kann, bevor mit den internationalen Institutionen beschlossen werden kann, wie man das seit 20 Jahren schwelende Flüchtlingsproblem regelt, nachdem sämtliche Flüchtlinge von damals heute innerhalb des israelisch besetzten Gebietes leben, bevor man all dies regelt, muss Sonnendach, Wasser und Brot beschafft werden. 50 Millionen Mark kostete bisher jeder Tag die Israelis, seitdem der Krieg ausbrach. Aber noch schwerer als die materielle Last liegt heute Nacht auf den Israelis das Wissen, dass sie dieser Sieg 679 Tote und 2563 Verletzte kostete. Kaum ein Haus, das nicht um irgendjemanden trauert, um einen Verwandten oder um einen Freund. Aus dieser Trauer heute auch der Wunsch, dieser Krieg möge dem Land bald und einen endgültigen Frieden bringen. Aber bis dahin scheint es, ist es noch ein weiter Weg. Aus Tel Aviv berichtete Rolf Schloss. Hören Sie nun eine Darstellung der Situation aus ägyptischer Sicht. Wolfgang Hauptmann berichtet aus Kairo. In der vergangenen Nacht ging in Kairo ohne vorherige Ankündigung die Straßenbeleuchtung wieder an. Und es gab kaum ein besseres Symbol für die Normalisierung als das Ende der Verdunklung. Fußgänger und Autofahrer sehen wieder, wohin ihr Weg führt. Bei der Analyse der arabischen Politik tappt man hingegen noch streckenweise im Dunkeln. In der Innenpolitik zeichnet sich der neue Kurs schon ab. Das ägyptische Kabinett trat heute zusammen und man glaubt, dass nach der Umbesetzung der militärischen Führung auch bei der zivilen Verwaltung noch die Axt angesetzt wird. Die Losung heißt, wir haben eine Schlacht verloren, aber nicht den ganzen Krieg. Wir brauchen neue Leute an der Spitze. General Fauzi hat sich jedenfalls als frisch gebackener Oberkommandierender seine 3 Befehlshaber der Teilstreitkräfte gleich mitgebracht. Er wird darüber hinaus weitreichende Vollmachten brauchen, um aus den geschlagenen Divisionen wieder kampfkräftige Einheiten zu machen. Den Ersatz für die zerstörten und verloren gegangenen Panzer, Geschütze und Flugzeuge wird ihm die Staatsführung liefern können. Aber Fauzi muss Disziplin und Kampfmoral wiederherstellen und das ist sehr viel schwieriger. Aus einer geschlagenen Armee, die von ihrer dezimierten Luftwaffe nach den ersten Stunden des Konflikts nicht mehr unterstützt werden konnte, wieder ein scharfes Instrument zu schmieden, das Vertrauen zu sich selbst hat, wird Monate, nein, Jahre dauern. Die Bevölkerung Ägyptens ist hingegen vom Krieg kaum berührt worden und dementsprechend fest in der Hand der Regierung. Den Beweis hierfür lieferten die spontanen Demonstrationen unmittelbar nach der Rücktrittsrede Nassers. Dem Regime keineswegs sympathisch gegenüberstehende Ausländer berichteten übereinstimmend, dass viele Leute sofort auf die Straße liefen und ihre Erschütterung eindringlich kundtaten. Die Skala reichte von versuchten Selbstmorden bis zu verzweifelten Hassausbrüchen gegen die Mächte, die ihnen ihren Führer zu rauben drohten. Als Resultat blieb, dass Israel mit Nasser verhandeln muss, wenn es eine Stabilisierung wünscht. Und der ägyptische Staatschef wird dabei auch für einige andere arabische Nationen sprechen, die durch die gemeinsame Niederlage nicht auseinandergefallen, sondern enger zusammengedrängt worden sind. Die Frage ist, worüber soll verhandelt werden? Tel Aviv verlangt offenbar einen Friedensvertrag, bevor es auch nur einen Teil der neu besetzten Gebiete wieder räumt. Die Araber fordern den israelischen Rückzug auf die bisherigen Grenzen und werden dabei von der Sowjetunion unterstützt, die angeblich versuchen will, ihr stark gesunkenes Prestige im Nahen Osten durch eine massive diplomatische Offensive zugunsten der Araber wieder zu heben. In der Theorie gibt es natürlich mehrere Kompromissmöglichkeiten, aber die Araber werden erst ihr eigenes Haus in Ordnung bringen wollen, bevor sie sich mit dem Gegner an einen Tisch setzen. Ebenso will man sich bei dieser Gelegenheit über die Anwendung der beiden Waffen einigen, die von Nasser zur Fortsetzung des Konfliktes ausgesucht worden sind. Die Blockade des ohnehin zurzeit nicht passierbaren Suezkanals und das Andauern der Verkaufssperre für Öl an einige westliche Staaten. Vor einer Entscheidung der Araber in diesen beiden Punkten ist mit Waffenstillstandsverhandlungen nicht zu rechnen. Es sei denn, Jordanien sähe keinen anderen Ausweg mehr, als allein zu handeln. Nur eines steht aus hiesiger Sicht schon fest. Wenn Israel zu viel von dem behalten will, was sein Schwert jetzt erobert hat, ist der nächste Krieg so gut wie sicher. Die Araber am Konferenztisch zu demütigen, will den Revanche-Gedanken mit Sicherheit verewigen. Aus Kairo informierte Wolfgang Hauptmann.